Abschnitt 6 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 28. Oft wandle ich einsam am verlassenen Strande mit düsterm Grübeln, trägen Schritts einher. Zum Fliehen bereit werf ich den Blick umher, ob eines Menschen Spur sich zeigt im Sande. Nur wenn ich fern bin vom bewohnten Lande, find ich noch Rettung vor der Lauscher her. Vergebens heuchlich Fröhlichkeit. Nicht mehr kann ich verbergen, wie mein Herz entbrannte. So glaub ich nun, der Hügel, das Gestade, der Fluss, der Baum, die ganze Flur errate, was im Verborgnen meine Kraft verzehrt. Und flöh ich zu der Erde tiefsten Gründen, stets wird mich Amor, der Allsehende, finden, wird zu mir sprechen, wie er stets mich hört. Ende von Abschnitt 6.